Alter des Todes. Nachdem ich da war, fühlst du Muschi dich, als wenn du tot bist. Ich habe Langeweile und ich hol ihn jetzt mal einfach her.